Also das erste Zitat. Nach der Judenvernichtung, Ereignissen, welche die Konstruktion eines Sinns der Immanenz, der von affirmativ gesetzter Transzendenz ausstrahlt, zum Hohn verurteilten, ist die Fähigkeit zur Metaphysik gelähmt. Vielleicht muss ich die Worte erklären, an die, die da nicht so ganz routiniert mit umgehen können, mit diesem Vokabular der Frankfurter Schule. Die Konstruktion eines Sinns der Immanenz. Also gemeint ist Gedankengebäude, die die Welt, wie sie ist, als sinnvoll, gut, attraktiv erscheinen lassen. Als etwas, zu dem man Ja sagen kann. Und dieser Sinn soll von affirmativ gesetzter Transzendenz ausstrahlen. Das soll heißen, etwas Höheres, die Idee eines Höheren, die Idee eines vernünftigen Kosmos, die Idee eines Schöpferwillens, die Idee von eben etwas Jenseitigen, in das unsere hiesige gesellschaftliche Wirklichkeit, das, was mit Immanenz bezeichnet wird, eingebettet ist und weil es da schön drin ist und den Platz gekriegt hat, dann auch als gerechtfertigt dasteht. Er redet also von dem Verfahren der Legitimation, um welches sich Philosophie grundsätzlich kümmert. Davon war damals die Rede vor ein paar Monaten, das Verfahren der Legitimation. Der erste Schritt der Legitimation heißt, Philosophen sind da sehr stolz drauf, na, einfach die Welt nehmen und quasi stumpfsinnig hinnehmen, wie sie ist, wir nie. Wir hinterfragen alles. Wir lassen vor der Hand nichts gelten. Wir hinterfragen alles auf seine Rechtfertigung. Gehen dann weg von der Sache, die in Rede steht. Und fragen uns jenseits der Sache, die in Rede steht, nämlich dahinter eben, ob es einen großen Sinnzusammenhang gibt, in dem man die Sache, um die es geht, deren Rechtfertigung wir erfragen, in die man die einbetten kann. Und wenn man sie eingebettet hat, dann hat man ein transzendentales Obdach, dann ist der Mensch in seiner Existenz aufgehoben in einer Idee eines vernünftigen Ganzen. Also die Gedankenfigur der Legitimation, die Welt auf gute Gründe für sie befragen, die macht er sich hier zum Thema. Ja, ist der Krieg zu rechtfertigen? Ist Armut zu rechtfertigen? Ist, was weiß ich, der Parteienpluralismus oder der Wissenschaftspluralismus zu rechtfertigen? Und es ist in jedem dieser Fälle schon eine verkehrte Frage, weil es nicht die Frage ist, was habe ich da vor mir beim Parteienpluralismus oder beim Wissenschaftspluralismus? Was ist Armut und warum gibt es sie? Ist eine andere Frage als die Frage, gibt es gute Gründe für Armut? Wer gute Gründe für Armut sucht, der sucht einen theoretischen Gesichtspunkt, mit dem er Ja zu ihr sagen kann. Also Armut, ja, sie ist eine Prüfung Gottes, zack, dann geht sie in Ordnung. Das ist die ganz primitive alte Tour. Und zu der äußert er sich hier. Und da sagt er, dieses geistige Verfahren ist durch Auschwitz blamiert worden. Und allein das zeigt schon, dass er nicht weit weg ist von dem geistigen Verfahren. Wie war es denn vor Auschwitz mit dem geistigen Verfahren der Rechtfertigung? War es denn da eine vernünftige Aktion, zu sagen, ich frage nicht nach den wirklichen Gründen der Dinge, sondern nach guten Gründen für sie. Ich schaue, ob ich sie legitimieren kann, und wenn ich sie legitimieren kann, ich Ja zu ihnen sagen. Das war vor Auschwitz ja genauso eine blödsinnige geistige Operation wie danach. Also an der Stelle zu sagen, durch Auschwitz ist die gute Sache in Misskredit geraten. Auschwitz lähmt uns bei dem Treiben. Zeigt, wie wenig Kritik erstmal an dem Treiben selber vorliegt. gibt es eine Antwort. Ja, Philosophie kann nach Auschwitz noch getrieben werden, soll und muss nach Auschwitz noch getrieben werden. Aber nur, das sagt eben der Horkheimer, wenn sie konsequente Kritik alles Bestehenden ist. Die wahre gesellschaftliche Funktion der Philosophie liegt in der Kritik des Bestehenden. Machen wir mal so, wenn es Widerspruch gibt. Kann ja leicht sein, dass jemand erstens das auch kennt und sagt, er liest es ganz anders, er versteht es ganz anders und er findet es am Blödsinn, was ich erzähle. Meldet euch, macht Redebeiträge auch jetzt schon so früh beim Vortrag. Wenn durch den Verlauf die Gefahr entsteht, dass es ein Tohuwabohu wird, dann gehe ich wieder zurück und mache halt wieder ein paar Schritte meiner Gliederung. Aber die Sorge, dass man Einwände vergessen könnte, weil ich immer weiterrede, die muss man nicht haben. Also Meldungen und Widerspruch ist okay und dann reden wir über den Widerspruch an der Stelle, wo er auftritt. Also ich wollte jetzt eben sagen, Adorno sagt, kann man überhaupt noch Philosophie treiben nach Auschwitz? Und die Antwort heißt, ja, aber nur, wenn sie konsequente Kritik alles Bestehenden ist. Und an der Stelle, ich habe da das Zitat auch vor Monaten schon in meinem Zettel gehabt, an der Stelle wird was deutlich. Da wird Kritik zu einer Mission. Da wird gesagt, Kritik wird als geistige Haltung verlangt. Und das ist was Verkehrtes. Kritik ist vernünftigerweise das Ergebnis von Einsicht in irgendein Verhältnis. Dass das Denken sich dem Auftrag der Kritik verpflichten sollte oder müsste, ja, das hängt doch sehr davon ab, womit man es zu tun hat. Den Tod, soll man den Tod kritisieren, den man sowieso nicht ausweichen kann? Tja, was man nicht ändern kann, soll man auch nicht kritisieren. Soll man ein kaltes Bier kritisieren? Ich habe den blöden Satz damals auch schon gemacht. Ja, entweder das schmeckt schlecht, dann ist was gegen einzuwenden, oder es ist nichts gegen einzuwenden, dann soll man das nicht kritisieren. Kritik als Haltung des Denkers ist was ganz Unvernünftiges. Es nimmt nämlich der Kritik, ich habe die Meldung gemerkt, ich mache bloß den Satz fertig, es nimmt nämlich der Kritik die Spitze, die darin besteht, weil ich die Sache durchschaut habe, lehne ich sie ab. Und es erklärt Kritik zu sowas wie einer vorweg eingenommenen Stellung und Einstellung, die man eben haben muss. Und wenn man kritisch auf die Welt blickt, dann schaut sie ziemlich kritikabel aus. Aber wenn man eben nicht kritisch auf die Welt blickt, schaut sie nicht kritikabel aus. Das, was allein die geistige Schärfe bietet, nämlich, dass ich mich mit jemandem, der die Welt nicht kritisiert, über die Sache streiten kann und daran streiten kann, ob sie Kritik verdient oder nicht, das ist direkt raus, wenn Kritik zu einer Art Vorurteil wird, das man eben teilen muss, damit man bei der kritischen Fraktion dabei ist. Und andere, die nicht kritisch auf die Welt blicken, die sehen das dann gar nicht. Also da war jetzt die Meldung, du musst sehr laut reden und vielleicht überhaupt nach hinten. Ja, ich weiß nicht, also Kritik am Tod, ich weiß nicht, ob Adorno das gemeint hat, ich glaube eher Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen und nicht Kritik generell als Geisteskritik. Also das lese ich bei ihm nicht so heraus. Konnte es gehört werden? Also der Einwand war, Kritik generell an allem und jedem, das war Adornos Sache gar nicht. Er hat gemeint, Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen. Auch da muss man sagen, gilt erstmal dasselbe Verhältnis wie das, was ich gerade gesagt habe über alle möglichen Gegenstände. Das Problem ist das, Leute, die an den gesellschaftlichen Verhältnissen was schlecht finden, nehmen den Adorno oder den Horkheimer und sagen, ach, der kritisiert das auch, was ich schlecht finde. So als ob, da wäre man sich einig, weil man über die Sache eine Auskunft hat. Tatsächlich sagt der, meinetwegen, Philosophie ist nur noch dann verantwortbar, wenn sie konsequent die gesellschaftlichen Verhältnisse kritisiert. Und auch da muss ich sagen, ja, angenommen, Sie sind vernünftig, dann können Sie nicht kritisiert. Angenommen, Sie sind nicht vernünftig, Sie sind nicht akzeptabel, Sie schädigen die Leute, ja, dann soll man das gegen Sie einwenden, nach der Betrachtung von Ihnen. Aber doch nicht als, es gibt quasi eine vorweg einzunehmende und vorweg anzuerkennende Pflicht des Nachdenkens. Es hat kritisch zu sein, gerade bei gesellschaftlichen Gegenständen muss man immer saukritisch hinschauen. Das ist verkehrt. Man muss hinschauen und sagen, wer sie sind. Und wenn sie dann Kritik verdienen, muss man sie kritisieren. Und wenn sie keine Kritik verdienen, muss man sie nicht kritisieren. Aber Kritik zu einer Haltung zu erklären, die man einnehmen muss, ist was ganz Falsches. Und jetzt meine These zumindest, also für den Augenblick erstmal meine These ist, Adorno, wenn ihr an das Buch Negative Dialektik und so weiter denkt, wer es kennt, Adorno elaboriert überhaupt die Methodologie des kritischen Denkens. Er elaboriert lauter Vorschriften und Einstellungen, die man einnehmen muss, um kritisch zu denken. Und wie gesagt, das erklärt Kritik zu einer Vorurteilsangelegenheit. Es war nochmal die Meldung. Wolltest du nochmal? Nee, okay. Ich habe jetzt eine ganze Reihe von Zitaten aus dem Einstieg zur Dialektik der Aufklärung genommen. Das ist jetzt gleich eine halbe Seite. Und das ist auch die Reihenfolge der Argumente in diesem Text. Das sind 40 Seiten insgesamt. Und die zeigen eigentlich sehr schön den Kern dessen, wie die Frankfurter Gesellschaftskritik meinen. Also das geht los, eben von der Dialektik der Aufklärung wird berichtet. Seit je, heißt es da, hat Aufklärung im umfassendsten Sinn fortschreitenden Denkens das Ziel verfolgt, von den Menschen die Furcht zu nehmen und sie als Herren einzusetzen. Punkt. Das sind jetzt drei Tippfehler in einer Zeile. Aber die vollends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumphalen Unheils. Der Text geht dann weiter. Das Programm der Aufklärung war die Entzauberung der Welt. Achtung, wir lesen, was ist Aufklärung? Ja, und da macht der Adorno die Aufklärung, die es seit ewig gibt. Die gibt es schon seit der Antike. Aufklärung ist die Erkenntnis der Dinge als das, was sie sind, weil sie dadurch den Menschen in praktischer Hinsicht souverän machen. Weil sie dadurch dem Menschen in praktischer Hinsicht die Beherrschung der Natur und die vernünftige Regelung seiner eigenen Angelegenheiten erlaubt. Erkenntnis als Mittel, damit die Menschen Herren ihrer Umstände sind. Muss man erst mal sagen, ist denn dagegen was einzuwenden? Nein, er wendet auch gar nichts ein dagegen. Ja? Okay, da komme ich jetzt dazu. Also das muss nicht vorwegnehmen, das kommt schon vor. Der nächste Satz ist jetzt der Hammer, weil der dreht alles um. Der sagt, aber die vollends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumphalen Unheils. Jetzt denken die Autoren da an den weltweiten Kapitalismus. Sie denken an den Zweiten Weltkrieg. Sie denken an die Nazis und an Auschwitz von mir aus. Dürfen sie alles tun, sie denken an alles das. Aber was tun sie? Sie erklären alles das als Produkt der Aufklärung. Sie sagen, weil wir so aufgeklärt sind, die vollends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumphalen Unheils. Er sagt, es ist nicht ein zu wenig an Aufklärung passiert. Irgendwas scheint nicht gut aufgeklärt worden zu sein. Es ist nicht ein zu wenig an Erkenntnis der Dinge, sodass man sie der gesellschaftlichen Verhältnisse, sodass man sie beherrschen kann. Sondern er sagt, die Aufklärung selber hat eine negative, dunkle Seite. Sie, die Aufklärung, hat das Unheil hervorgebracht. Und dann geht es gleich weiter. Das Programm der Aufklärung war die Entzauberung der Welt. Und jetzt haben wir eine interessante Diagnose. Das Furchtbare, was er da vor Augen hat und an was er, ohne es zu nennen, appelliert. Das triumphale Unheil. Wo kommt's her? Von der totalen Entzauberung der Welt. Das hat so etwas wie, dass uns nichts mehr heilig ist. Dass es nichts mehr gibt, wovor wir Ehrfurcht haben müssen. Dass es nichts mehr gibt, was wir nicht im Griff haben. Das soll das Schlimme sein. Also, wie gesagt, die ganze Überschrift Dialektik der Aufklärung sagt, das fortschreitende Erkennen der Welt produziert lauter Unheil. Da merkt man, der denkt an, da fehlen Bremsen des Denkens, da fehlen Bremsen des Zergliederns und Aufklärens. Uns ist was verloren gegangen, nämlich manches Heilige, das uns gebremst hat in unserem unguten Drang, alles zu kapieren. Von nun an, geht es jetzt weiter, soll die Materie endlich ohne Illusion waltender oder innewohnender Kräfte verborgener Eigenschaften beherrscht werden. Was dem Maß von Berechenbarkeit und Nützlichkeit sich nicht fügen will, gilt der Aufklärung als verdächtig. Nehmen wir die beiden Sätze. Von nun an soll die Materie endlich ohne Illusion waltender innewohnender Kräfte beherrscht werden. Erstmal muss man sagen, da wird die theoretische Erkenntnis der Natur schon gleich mit einem praktischen Zweck identifiziert, was nicht dasselbe ist. Rauskriegen, was die Naturgesetze sind, wie die Planeten sich bewegen, wie die Chemie der Bindungen funktioniert. Das ist erstmal Wissen, wie das funktioniert. Sie praktisch beherrschen kann man dann, wenn man das rausgekriegt hat und weil man auch rausgekriegt hat, dass die Natur keinen Zweck hat. Das ist ein nicht unwichtiger Gedanke. Es ist dem Stein gleichgültig, ob er zermahlen wird und in seine Bestandteile aufgelöst wird oder ob er als Ganzer geworfen wird oder ob er liegen bleibt. Es ist keine Vergewaltigung der Natur, sie zu nutzen, weil die gar keinen Zweck hat. Jetzt wird hier aber gleich gesagt, was die theoretische Befassung mit der Natur ist, die Erklärung, wie sie funktioniert, was ihre Gesetze und Prinzipien sind, das entspringt einem Herrschaftswillen. Die Materie soll endlich beherrscht werden. Ohne die Illusion waltender oder innewohnender Kräfte. Jetzt muss man richtig sagen, meint der Adorno Illusion? Da müsste man sagen, dann ist ja auch recht, dass man sie ohne Illusion sieht. Soll man die Welt mit Illusionen sehen? Soll man in die Natur einen Baumgott hineinlesen? Ja, wenn es eine Illusion ist, die Menschen weggeworfen haben im Laufe der Zeit, da haben sie doch nichts Schlechtes weggeworfen. Aber im einen Satz sagt er, das soll ohne die Illusion innewohnender Kräfte beherrscht werden. Im nächsten Satz tut er so, wie da wäre was Wichtiges verloren gegangen. Was dem Maß von Berechenbarkeit und Nützlichkeit sich nicht fügen will, gilt der Aufklärung als verdächtig. Ja, jetzt muss man halt dazu sagen, ja, die Erkenntnis der Natur ist das ist mit Berechenbarkeit und Nützlichkeit so umschrieben. Wenn die Natur erkannt wird, indem man ihre gesetzmäßigen Verhältnisse in mathematische Formeln bringt, dann macht man ja nichts verkehrt, wenn man das tut. Dann ist verdächtig, was heißt schon verdächtig? Höchstens, ja, wo man es noch nicht kann, merkt man, da fehlt Wissen. Aber dazu sagen, was sich dem Berechenbaren nicht fügen will, wie gesagt, da merkt man schon, da tut er jetzt so, wie wenn die Natur der Naturwissenschaft Widerstand leisten würde, sich der Naturwissenschaft entziehen würde, als ob die Naturwissenschaft die Natur doch nicht erkennen würde, wie sie ist. Obwohl er im Satz vorher gesagt hat, ohne Illusion. So, und jetzt kommt er darauf zu sprechen, dass die Aufklärung eine ganz furchtbare Geschichte ist. Eben, alles tut sie dem Maß von Berechenbarkeit und Nützlichkeit unterwerfen. Darf sie sich einmal ungestört von auswendiger Unterdrückung entfalten, so ist kein Halten mehr. Die eigenen Ideen vom Menschenrecht, ihren eigenen Ideen vom Menschenrecht ergeht es dabei nicht anders als den älteren Universalien. An was sollen wir wieder denken? Die Universalien, das sind diese großen Generalschlüssel, mit denen sich die Philosophie die Welt aufschließt. Ja, was ich vorhin schon angedeutet habe, Philosophen, die älteren Philosophen, haben ihre älteren Universalien hervorgebracht. Was war das? Ja, man sucht höchste Abstraktionen, unter die man dann die ganze Welt als einheitliche und dadurch mit Sinn begabte Geschichte subsumieren kann. Eben, die älteste Fassung ist Gottes Wille. Gottes Wille steht über allem und weil es Gott will, hat auch alles sein Recht. Aber es gibt spätere. Die gehen mit was anderem, die gehen mit Abstraktionen. Zum Beispiel kann man das auch mit dem Materialismus betreiben. In den 70er Jahren, das wird heute kein Mensch mehr lesen wollen, da gab es Materialisten im Umkreis der DKP, Philosophen, einer hieß Tom Berg. Und der hat zum Beispiel gesagt, wir Menschen brauchen uns um unserer Endlichkeit willen keine Sorgen machen. Wir sind aus Materie und die Materie ist ewig. Versteht ihr, das ist schon nah an den Grabreden von Grabrednern von bunter Geistesfreiheit. Jetzt kriegt die Materie eben den Charakter dieses Universale, in welches alles eingefügt, alles eine Harmonie kriegt. Jetzt soll man jetzt sagen, na gut, dann sterben wir gern, wenn wir doch aus Materie bestehen und die Materie, die hört ja dann immerhin nicht auf. Dann andere Philosophen haben dann um die Jahrhundertwende, zum 20. Jahrhundert gesagt, alles ist Leben, Vitalität, der Vitalismus. Lauter so Universalschlüssel, das hat einen Moment von Faulheit des Denkens. Man erklärt sich die Dinge nicht, wie sie sind, sondern man findet irgendeine Abstraktion, unter die man dann alles drunter bringt. Das sind Universalien. Und eben der Heidegger wollte die Substanz allen Seins wissen. Das ist eine Universale. So. Und diese älteren Universalien, sagt jetzt der Adorno, die sind im Lauf der Aufklärung, im Lauf des Fortschritts der Wissenschaft destruiert worden. Aber so wie diesen alten Universalien geht es auch den Ideen vom Menschenrecht. Das möchte man wieder sagen. Ja, vielleicht ist das Menschenrecht auch was, wenn man sich's vornimmt und analysiert, was es ist, dass man sagt, das ist auch ein Blödsinn. Vielleicht ist es ja Quatsch, zu meinen, die Seligkeit oder der vernünftige Zustand, die gute Gesellschaft käme daraus, dass naja, die Menschenrechte gelten. Das Recht auf Eigentum, das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung, das Recht auf ins Gefängnis darf man nur gesteckt werden, wenn es ein Richter sagt. Ja, das sind so die Menschenrechte. Ja, das gilt so als, ja, das ist ja was ganz Gutes. Und das darf man auf jeden Fall nicht zergliedern. Und da sagt der Adorno, und diesen guten Dingen ist es jetzt genauso ergangen, wie den alten Universalien, die er ja selber als Ideologien bezeichnet. An jedem geistigen Widerstand, den sie findet, die Aufklärung vermehrt sie bloß ihre Stärke. Auf welche Mythen sich der Widerstand immer berufen mag. Ja, das ist jetzt richtig der Gedanke. Da gibt es natürlich einen Widerstand gegen diese ewige, wie heißt es da, zersetzende Rationalität. Es gibt einen Widerstand. Irgendwelche haben dann gesagt, uns ist das heilig, uns ist jenes heilig. Aber dadurch, dass der Widerstand überhaupt in den, ins Argumentieren gezogen worden ist, dadurch, dass er sich verteidigen musste, argumentativ, dadurch hat er sich der Aufklärung klein gemacht, gleich gemacht und ihr praktisch ergeben. Das ist es. Auf welche Mythen der Widerstand immer sich berufen mag, schon dadurch, dass sie in solchem Gegensatz zu Argumenten werden, bekennen sie sich zum Prinzip der zersetzenden Rationalität. Aufklärung ist totalitär. Jetzt geht's weiter. Nämlich, wie ergeht's der Natur durch die Aufklärung? Der Mythos geht in der Aufklärung über, der Mythos geht in die Aufklärung über. Das muss ich jetzt nicht erklären, das hat damit zu tun, dass er sagt, der Mythos war ja selber schon ein vorwissenschaftlicher Versuch, quasi die Dinge in den Griff zu kriegen. Wer gesagt hat, in dem Baum hockt ein Baumgott, der hat dann gesagt, jetzt muss man den Baumgott sich wohl gesonnen machen, damit es Früchte gibt oder damit er einem nicht auf den Kopf fällt oder irgend so. Also der Mythos geht in die Aufklärung über und die Natur in bloße Objektivität. Da hört man immer, das hat alles einen kritischen Ton. So wie, das wäre was Schlimmes. Natur geht über in bloße Objektivität. Objektivität kann jetzt vernünftigerweise zwei Bedeutungen haben. Die eine ist das mir Gegenüberstehende. Ich bin das Subjekt und mir gegenüber steht ein Objekt. Ja, und wenn ich über was nachdenke, dann mache ich mir irgendeine Sache zum Gegenstand, die erkläre ich mir. Also ich befasse mich mit Objektivität. Die Natur wird für mich Objekt, selbstverständlich. Objekt meiner Erklärung, Objekt meines Verstehens. Da tue ich der Natur überhaupt keine Gewalt an, weil erst einmal, ich lasse den Gegenstand ja sowieso, wie er ist. Zergliedert wird er ja bloß in meinem Hirn, in der Außenwelt bleibt er erstmal stehen. Und wenn ich ihn beim Zergliedern, wenn ich da was verkehrt mache, dann tue ich höchstens mir keinen Gefallen, weil ich kriege nicht raus, was die Sache wirklich ist. Der Sache tue ich damit kein Unrecht. Die merkt es überhaupt nicht, dass ich mich über sie täusche. Wenn ich aber die Sache erkannt habe und sie dann zum Objekt meiner praktischen Zwecksetzung mache, dann benutze ich sie nach den Bestimmungen, die sie hat. Und auch da kann ich ihr eigentlich kein Unrecht tun. Denn wenn ich einem Motor was abverlange, was er nicht kann, wenn ich dem explodierenden Dampf was abverlange, was er nicht kann, dann funktioniert bloß meine Maschine nicht, aber der Dampf erleidet keine Beschädigung. Also die ganze Vorstellung, da wäre was schlimm, weil die Menschen sich die Welt zum Objekt ihrer Zwecksetzung, also erst zum Objekt ihrer theoretischen Durchleuchtung, dann zum Objekt ihrer Zwecke machen. Der ganze Ton, da wäre was Schlimmes dran, ist einfach grundlos. Und jetzt kommt aber ein Preis. Die Menschen bezahlen die Vermehrung ihrer Macht mit der Entfremdung von dem, worüber sie Macht ausüben. Ja, da kommt was Irres. Da wird die Vorstellung aufgerichtet, weil ich mir das Brot zum Gegenstand meiner praktischen Zwecksetzung mache und es aufesse. Dadurch entfremde ich mich von dem Stück Brot, zu dem ich ansonsten ein anderes als das praktische Verhältnis haben könnte. Irgendwie ein brüderliches oder eine gewisse Nähe. Das mag jetzt absurd klingen, aber ohne die Vorstellung ist ja der Gedanke, ich würde einen Verlust erleiden, wenn ich zu einem Objekt die Stellung einnehme, das ist jetzt ein Objekt für mich. Ja, da wird gesagt, ich entfremde mich von dem, worüber ich Macht ausübe. Die Aufklärung, da hören wir es jetzt dann, die Aufklärung verhält sich zu den Dingen wie der Diktator zu den Menschen. Er kennt sie, insofern er sie manipulieren kann. Der Mann der Wissenschaft kennt die Dinge, insofern er sie machen kann. Immer wieder. Da wird ein Vorwurf formuliert. Und ich möchte immer wissen, kann mir jemand erklären, wo ist eigentlich der rationelle Gehalt von diesem Vorwurf? Was ist da vorwerfbar? Also eigentlich, ich muss nochmal daran erinnern, eigentlich ist es immer schon die Vermischung von theoretisch-praktisch. Theoretisch was erkennen ist nicht gleich es manipulieren. Theoretisch was erkennen ist schon gleich kein Verhältnis wie der Diktator zu den Dingen. Theoretisch was erkennen ist, man sucht die Eigenschaften einer Sache auf. Man sagt, was gehört denn zu der Sache dazu? Und warum verhalten sich die Eigenschaften dieser Sache so, wie sie es tun? Also da, wie gesagt, bleibt die Sache ganz in Ruhe, die wird nicht angefasst beim Denken. Das Zergliedern findet im Kopf statt und tut der Sache gar kein Unrecht. Und die Praxis, die benutzt Dinge, ja dann, wenn sie benutzbar sind. Jetzt kann ja jeder dran denken, vielleicht kommen wir ja auch da gleich dazu. Aber die Aufklärung geht so weit, dass auch Menschen benutzt werden. Und das ist dann endgültig furchtbar. Und auch da muss ich nochmal einen Einspruch erheben und sagen, nein, abwarten. Dass einer oder eine den anderen als Mittel des eigenen Interesses benutzt, ist für sich keine Schande. Es hängt ein bisschen am Inhalt des Interesses. Die Frankfurter Schule war schwer aktiv mit der Formel vom Sexualobjekt. Ja, immer mit dem Gedanken, da würde der anderen Seite Unrecht geschehen. Ja, die Frau als Sexualobjekt. Ja, wenn die Frau das Verhältnis gar nicht will, dann liegt Gewalt vor. Und das ist wohl schlecht. Aber ansonsten, ja, die sind sich wechselseitig Sexualobjekt. Die sind Gegenstand der Befriedigung ihrer sexuellen Wünsche. Die sind sich wechselseitig Objekt, das ist überhaupt keine Frage. Und wenn ich mir jemanden zum Objekt mache und sage, und prüfe mal meine Gedanken, ich erzähle sie dir, du hörst zu, und der andere gibt sich dafür auch noch her, dann ist er auch Mittel meines Zwecks. Aber das ist ihm gerade recht. Also, dass jemand Mittel für einen Zweck von wem anders ist, ist keine Schande. Das haben die Philosophen und die Moralisten in die Welt gebracht, dass Mittel sein eine Schande wäre. Anstatt sich zu fragen, inwiefern? Ja, wenn ich Mittel da drin bin, dass ich für andere die Arbeit mache und andere die Früchte meiner Arbeit genießen, da ist das vielleicht ärgerlich. Das Mittel möchte ich nicht sein. Aber Mittel der sexuellen Befriedigung möchte man manchmal gerne sein für wen anders. Also das ist wichtig, man darf das nicht an die logische Kategorie Objekt hängen. Das hängt am Stoff, am Inhalt des Verhältnisses. Aber nicht daran, dass hier Subjekt und Objekt in einem Verhältnis stehen. Subjekt und Objekt, ganz dürftige logische Kategorien, die macht die Frankfurter Schule zu am Sündenverhältnis. Die sagen, alles wird Objekt und das ist ganz was Furchtbares. Da haben wir jetzt den nächsten Satz. Dadurch wird das an sich der Dinge für ihn. In der Verwandlung, die durchs Denken passiert, in der Verwandlung, die das Denken an den Dingen vornimmt beim Erklären, in der Verwandlung enthüllt sich das Wesen der Dinge als je dasselbe, als Substrat von Herrschaft. Ja, jetzt wird es langsam langweilig, weil es wirklich immer dasselbe ist, aber das liegt nicht an mir, das liegt an denen. Es ist wieder diese Verwechslung von Theorie, theoretischem und praktischem Verhältnis zur Objektivität. Wenn ich was erkenne, beherrsche ich es überhaupt nicht, da erkenne ich es. Und wenn die Dinge durch die wissenschaftliche Betrachtung, die durch die Aufklärung in die Welt kommt, wenn die Dinge in ihrem Wesen enthüllt werden, dann werden sie als das gezeigt, was sie sind. und nicht als irgendwas hingestellt durchs Denken. Und jetzt sagt er, was sind sie? Substrat von Herrschaft. Alles, was erkannt wird, ist Substrat von Herrschaft. Substrat soll heißen, das ist sozusagen das, was die Herrschaft sich als ihr Gegenüber schafft. Das ist das, was die Herrschaft aus den Dingen macht. Wenn etwas Substrat von Herrschaft ist, dann ist es Produkt von Herrschaft. So, und jetzt sagt er, diese Identität, nämlich Substrat von Herrschaft zu sein, das ist die Einheit der Natur. Also die ganze Naturwissenschaft hätte eine gar nicht wissenschaftliche, objektive Stellung zu den Dingen, sondern die ganze Naturwissenschaft hätte eine philosophische Stellung zu den Dingen oder praktische, nämlich sie will herrschen und deswegen zeigt sie dann die ganze Welt als Objekt von Beherrschbarkeit. So, jetzt muss ich es ein bisschen schneller machen. Hab aber mit dem, wenn ich den mit der Aufklärung durch bin hier, dann ist fast die ganze Frankfurter Schule schon fertig. Die Weltherrschaft über die Natur wendet sich gegen das denkende Subjekt selbst. Nichts wird von ihm übrig gelassen, als eben jenes ewig gleiche Ich denke, das alle meine Vorstellungen muss begleiten können. Ja, wir hören da Immanuel Kant aus dieser Rede raus. Was ist die Auskunft? Das Subjekt wird selber, es verarmt, ist die Vorstellung. Es wird abstrakt dadurch, dass es als Subjekt der Objektivität gegenübersteht. Man merkt, da sind wir in sehr abstrakten Gefilden. Man merkt auch, an was der Adorno da denkt. Alles Subjekt müsste immer bedenken, dass es zugleich Objekt ist. Und es müsste das Objekt, das es betrachtet, immer zugleich selber als Subjekt sehen. Das ist was gar... Bitte? Nee, gut. Also jetzt wird das denkende Subjekt wird jetzt das Opfer seiner eigenen Erkenntnis der Welt. Nämlich es wird zum Diktator, der keine Freunde mehr hat praktisch. Und jetzt ist er wieder ganz bei der alten Versöhnungsphilosophie und sagt, die Gleichung von Geist und Welt geht am Ende auf, aber nur so, dass ihre beiden Seiten gegeneinander gekürzt werden. In der Reduktion des Denkens auf mathematische Apparatur ist die Sanktion der Welt als ihres eigenen Maßes beschlossen. Was als Triumph subjektiver Rationalität erscheint, die Unterwerfung alles Seienden unter den logischen Formalismus, wird mit der gehorsamen Unterordnung der Vernunft und das unmittelbar Vorfindliche erkauft. Das ist ein wildes Herumwirbeln mit Kategorien. Die Gleichung von Geist und Welt geht am Ende auf. Das ist die alte Sehnsucht der Philosophen, dass die Gleichung von Geist und Welt aufgehen soll. Ja, ich muss erst mal von mir aus sagen, es gibt zwei Fassungen von dem Gedanken. Die eine heißt, ich erkenne, was mir gegenüber ist und weiß dann, womit ich es zu tun habe. In der Hinsicht habe ich dann die Fremdheit des Objekts mir gegenüber überwunden. Ich kenne mich aus. In praktischer Hinsicht ist die Fremdheit oder ist die Ungleichung von Geist und Welt damit überhaupt nicht aufgelöst. Die Welt ist die Welt und der Verstand ist der Verstand. Und der ganze Unterschied, wenn man es kapiert hat, ist, dass man sich auskennt, sonst nichts. Philosophen sagen, wenn die Welt vollkommen erkannt ist, dann ist sie in eine logische Form gebracht und als logische ist sie dann eine gerechtfertigte. Es ist das Rechtfertigungsdenken, das hier sagt, die Gleichung von Geist und Welt, also die ewig von Philosophen gesuchte Harmonie, die gibt es tatsächlich in der modernen, furchtbaren Welt doch. Es gibt sie, aber bloß um den Preis, dass beide Seiten, Subjekt und Objekt, Geist und Welt, gegeneinander gekürzt werden. Also beiden Seiten geht was verloren. Die Gleichung ist ein Substraktionsverfahren. Und dann wird das Subtraktionsverfahren erläutert. In der Reduktion, jetzt wird das Denken reduziert auf mathematische Apparatur. Also auch da nichts davon stimmt übrigens, null. Wo ist denn das Denken mathematische Apparatur? Das ist alles erfundenes Zeug. Ja, in der Naturwissenschaft, da geht es um Quantitäten, weil die Gesetze dort einfach quantitative Gesetze sind. Ja, denen will ich nicht vorwerfen, dass es mit Mathematik zu tun hat. Ansonsten ist zum Beispiel die Universität voller Geisteswissenschaften, da ist nichts mit mathematischer Apparatur. Die spindisieren rum wie eh und je und es hat überhaupt nichts mit Mathematik zu tun. Adorno behauptet es mal schnell. Ich mach den Satz klar, fertig, dann sagt dein Einwand. Und jetzt wird noch was weiteres gesagt. Durch die Erklärung der Welt mit Mathematik, mit mathematischen Formeln, würde sie die Welt zu ihrem eigenen Maß werden. Ich muss sagen, das ist ein Punkt, da tue ich mich hart, das überhaupt zu verstehen. Worauf es rausläuft, ist mir allerdings klar. Er sagt, er erklärt jetzt auf einmal naturwissenschaftliches Begreifen der Natur als eine Art Philosophie, in der jetzt die Frage, woran wird die Natur bei der Rechtfertigung oder überhaupt das Analysierte, woran wird es gemessen, um es als vernünftig und akzeptabel zu billigen? Also er denkt an das Legitimationsverfahren der Philosophie, er denkt an dieses Legitimieren, etwas auf seine guten Gründe hin befragen und die sie dann irgendeine Abstraktion finden, alles drunter subsumieren und dann sagen, jetzt habe ich es als eine gute Sache erkannt. An das denkt er. Und jetzt sagt er, wie ist denn die Naturwissenschaft, was für eine Sorte Rechtfertigungsphilosophie ist denn die eigentlich? Und sagt, alles ausrechnen ist gleich alles rechtfertigen. Und zwar durch sich selber. Das mag jetzt manchem komisch vorkommen, mir kommt es ja auch komisch vor. Aber das ist die Botschaft, die hier steht. Was als Triumph subjektiver Rationalität erscheint, die Unterwerfung alles Seienden unter den logischen Formalismus, wird mit der gehorsamen Unterordnung der Vernunft und das unmittelbar Vorfindliche erkauft. Wieder, man merkt, er redet wie, wenn er über Wissenschaften reden würde und ihnen einen Vorwurf machen würde. Aber tatsächlich betrachtet er alle Wissenschaften als Rechtfertigungsphilosophie. Und weil er das so blöd vermischt, kommen so absurde Sätze raus. Wieder muss man sagen, wenn ich mir was erkläre, dann tut sich mein Verstand und das unmittelbar Vorfindliche unterordnen. Was denn sonst? Ich erkläre irgendwas. Ich habe irgendwas vor mir, was ich noch nicht kapiert habe und dann erkläre ich es mir. Ja, was tue ich? Wenn so, dann muss ich schon sagen, ich tue meinem Verstand an dem orientieren, was das Ding ist, das vor mir liegt. Ich folge den Bestimmungen, die die Sache zeigt. Was sonst ist erkennen, als rauskriegen, was das Ding, das es getrennt von mir und nicht aus meiner Erfindung herausgibt, sondern das an und für sich dasteht, als herauszufinden, was es mit dem auf sich hat. In der Hinsicht ordne ich mich beim Denken dem unter. Ist aber auch gar keine Schande, anders kriegt man ja nicht raus, was es ist. Der denkt schon gleich wieder, etwas erklären ist etwas rechtfertigen. Jetzt hat die ganz andere Bedeutung der Unterordnung, nämlich, wer etwas dem logischen Formalismus unterwirft, das ist eine verfälschende Phrase für erklären, der rechtfertigt die unmittelbar vorgefundene Realität. Also immerzu ein Vermischen von Erklären und Rechtfertigen. Dem Adorno ist, das sind die Überschriften, die ich dann mache, dem Adorno und dem Horkheimer ist alle Wissenschaft affirmative Philosophie. Also rechtfertigende Philosophie. Das ist jetzt das, wie es dann immer weitergeht mit den Sätzen. Erkauft und das Vorfindliche, das Tatsächliche behält Recht. Ja, was sind das für Sätze, das Tatsächliche behält Recht? Möchte man immer sagen, soll es Unrecht kriegen, das Tatsächliche. Ach gut, du meldest dich schon die ganze Zeit. Das ist, ist geboten, ja? Adorno, das sind Metaphern, das ist ein Schablon, um das Metaphern ihm vorwerfen. Mit denen hat er selber anderen Philosophen seiner Zeit vorgeworfen, vielleicht zu Unrecht. Aber es geht einfach darum, dass Wissen Macht ist und das Wissen über Dinge der Welt genauso gut zum Guten wie zum Schlechten verwendet werden können. Das ist die Dialektik der Aufklärung. Nichts anderes, denke ich, meint er. Diese ganzen Phasen und Metaphern, die kann man ihm vorwerfen, aber man sollte, Kritik bedeutet nicht Diffamierung. Was sie machen, das ist ein bisschen, ich weiß nicht. Das ist ja schon sehr konzessiv, das ich weiß nicht. Ich muss mich bedanken, das ist groß, okay. Ich sag's mal umgekehrt. Ja, ich lege jetzt mal jedes Wort auf die Goldwaage. Das sind Autoren, die gelten am gewissen, natürlich sehr kleinen Spektrum der deutschen Intelligenz, als ziemlich große Lichter. Bei denen kann man viel lernen. Dass die nicht beachtet werden, ist der Ärger unserer Zeit. Und jetzt sage ich, und da haben sie nur so daher schwadroniert, alles verwechselt. Ja, jetzt mache ich den Beweis eben mal. Und das möchte ich jetzt nicht gleich als Polemik, das ist mir irgendwie gleichgültig. Ja, es soll ja eine Kritik sein, eine Auseinandersetzung, die das Schlechte dieser Vorlage zeigt. Der Vorwurf, dass ich es verzerren würde, ja, dass ich quasi mir da einen Watschenmann baue, der sich dann gut abschießen lässt, na, den muss ich voll zurückweisen. Also, das ist nicht der Fall. Gehen wir zu dem anderen Gedanken zurück, der jetzt immerhin positiv da in dem Beitrag drin war. Na, Adorno sagt halt, Wissen ist Macht und Wissen lässt sich für gute und schlechte Sachen verwenden. Darf ich das so festhalten? Reden wir über den Gedanken. Erstens, Wissen ist Macht. Wenn ich mal das Wir hier zu Unrecht benutzen darf, wir Marxisten merken, wie wenig Macht Wissen ist. Gut, hat er dann auch noch gesagt. Also, soll bloß heißen, Wissen ist erstmal Wissen. Und ob das zur Macht wird, selbst wenn es zur Macht werden will, hängt von was ganz anderem ab. Ob andere das annehmen wollen, ob andere meinen, das ist eine Erklärung, die ihr Lage erklärt. Eines, in einer weiteren Hinsicht ist Wissen keine Macht. Unser Eins erklärt, wie der Kapitalismus funktioniert, und das ist das Tagesgeschäft, nicht dieses Philosophieren da. Erklärt, wie der Kapitalismus funktioniert, und es bewirkt nicht nur keine Macht im Sinn von der Umsturz, den ich nötig finde, kommt immer zunicht, sondern auch in der Hinsicht, ich könnte kein besserer Kapitalist, kein besserer Börsenspekulant, kein besserer Bankier sein, dadurch, dass ich den Kapitalismus kapiere. Es diese Gesellschaft mit ihren Gesetzen kann ich keineswegs beherrschen, weil ich sie durchschaue. Da ist es Durchschauen dieser Eigengesetzlichkeit gerade Einsicht in meine Ohnmacht. Also keineswegs, dieses Wissen stiftet nicht in dem Sinn Macht. Wenn es Macht stiftet, wie es dann, wenn man, jeder denkt natürlich gleich wieder an Naturbeherrschung. Und bei Naturbeherrschung mag das sein. Ja, da, wenn ich die Gesetze kenne, dann weiß ich, dass ich die Natur für menschliche Zwecke benutzen kann, wenn ich mich an die Gesetze der Natur halte. Wenn ich die Kräfte, die es da gibt, weil ich sie ausrechnen kann, für mich wirken lasse. Da liegt es jetzt aber am Gegenstand, dass er, wie du sagen würdest, für gute und schlechte Zwecke benutzt werden kann. Weil der Gegenstand halt keinen Zweck hat. Weil, das ist meine Geschichte mit dem Stein vorhin. Weil der Gegenstand, weil es dem Atom gleichgültig ist, ob es für die Bestimmung des Ötzi-Alters oder für die Atombombe benutzt wird. Also der radioaktive Zerfall, ja, den kannst du so nutzen und zur Krebsbehandlung kann man ihn auch noch ein bisschen nutzen. Dem radioaktiven Zerfall ist es gleichgültig, ob er als Atombombe benutzt wird oder in der Medizin. Aber das liegt an dem Gegenstand. Beim Kapitalismus ist es nicht so. Da kannst du nicht sagen, dem ist es gleichgültig, wofür er benutzt wird. Der hat seinen Zweck. Und das zu kapieren, ist merken, dass man diesem Zweck untergeordnet ist. Aber keineswegs kann man sagen, dieses Wissen kann ich so und so verwenden. Also sehr wichtig, es liegt nicht daran, dass man Wissen gut und schlecht verwenden kann, sondern es liegt am Wissen des Gegenstands. Und da, den kann man dann, wie du sagst, gut oder schlecht verwenden, wenn man das mit gut und schlecht mal stehen lassen. Wir wissen ja, die Atombombe in der Optik eines Staates, der seine Selbstbehauptung gegen andere Staaten betreibt, ist das eine gute Sache. Also was heißt da gut und schlecht? Da ist man sich ja so schnell einig immer, das wäre was Schlechtes. Tja, der große Einstein hat dem Roosevelt vorgeschlagen, bau endlich die Atombombe, sonst sind die Deutschen schneller. Also der meinte, das wäre was Gutes gewesen. Also, der letzte Satz heißt jetzt, das Tatsächliche behält Recht. Und da möchte ich nochmal diesen einen einfachen Gedanken dazu setzen. Geht es ums Erkennen, dann soll man sich auch gefälligst ans Tatsächliche halten. Den Spinnereien selber erst was erfinden und es dann analysieren, was ist denn das? Also das Tatsächliche in dem Sinn soll das Tatsächliche doch Recht behalten. In dem anderen Sinn, wie der Adorno das jetzt meint, ist es nur überhaupt keine Leistung der Wissenschaft, dass das tatsächliche Recht behält. Sowas wie, dass die Welt, wie sie ist, gerechtfertigt wird, als okay akzeptiert wird, als so ist es nun mal und das ist okay so. Ja, letzteres, das ist eine ganz andere geistige Operation, als sich erklären, was man vor sich hat. Beides vermischt er und sagt, die Aufklärung, die sich alles erklären wollte, hat alles gerechtfertigt. Ich habe jetzt schon sehr viel von dem erzählt, was ich im Folgenden unter dem A bis D zeigen wollte. Die Gleichungen. Vielleicht ist es gar nicht nötig, die Zitate jetzt alle für sich noch vorzunehmen. Aber manches davon bringt es vielleicht. Also die erste Geschichte, Naturbeherrschung ist gleich Gewalt. Das ist die eine falsche Gleichung, die die Frankfurter Philosophie da aufstellt. Dass die Natur beherrscht wird, durch die Naturwissenschaft und durch die Technik dann praktisch beherrscht wird, soll ihr Gewalt antun. Ja, wenn es der Natur aber gleichgültig ist, mit dem Stein, was ich gesagt habe. Allein an der Stelle muss man schon sagen, ja, das wäre ein Übergang wert. Ja, der Einwurf war, man muss auch daran denken, es geht auch um die Beherrschung der eigenen Natur des Menschen. Der Mensch muss seine Natur beherrschen. Aber an der Stelle möchte man schon erstmal sagen, muss er denn? Und wenn, dann warum? Warum muss der Mensch seine Natur beherrschen? Zum Beispiel, um Wissenschaft betreiben zu können, muss er seine Natur beherrschen. Was ist gemeint? Er soll mal ein paar Stunden nicht essen, sondern in Bücher schauen. Oder was? Ja, aber schau mal, da kommen wir doch von einem Blödsinn in den nächsten. Der Mensch, um Wissenschaft zu treiben, muss er verschiedene Triebe sublimieren. Also kurzum, bist du immer gerade dabei, eine Frau zu vergewaltigen und dann sublimierst du den Trieb und sagst, les mir lieber ein gutes Buch. Das ist doch Blödsinn, das ist so, ist die Welt nicht, das stimmt alles nicht. Das sind alles Erfindungen von Wissenschaftlern, da haben die gemeint, sie erzählen Riesengeheimnisse, alles Quatsch. So ist es nicht. Also das jetzt mit sich selber beherrschen. Weißt du, wenn du jetzt gesagt hättest, Menschen müssen 18 Stunden arbeiten mit großer Konzentration und ohne dass ihr Interesse dabei ist, dann hätte ich gesagt, ja. Und da muss man sich sicher sehr beherrschen dafür. Bloß da hätte ich gesagt, aber das kommt nicht von der Aufklärung, das kommt vom Kapital. So, dann haben wir jetzt einmal eine neue These. Die These heißt jetzt, die Aufklärung führt zum Kapital. Na, das möchte ich mal hören. Wie geht denn das? Also, ist nicht. Ne? Man kann eins sagen, Adorno, ich stimme dem zu, ja, Adorno und Horkheimer, die legen sowas Ähnliches nahe. Die sagen, die Aufklärung, die immer größere Einführung der Rationalität, führt am Schluss zum Kapital. Aber bitte, und da merkt man, wie die denken, dass das Kapital was total Irrationales ist, na, zumindest vom Standpunkt derer aus, die seine Opfer sind, das will er nicht gelten lassen, sagt er an anderer Stelle ja auch. Aber erstmal sagt er, es wäre das Produkt der losgelassenen Rationalität, wäre kapitalistische Ausbeutung. Und das muss man wirklich sagen, das sind falsche Gründe. Kapitalistische Ausbeutung ist das Produkt von Macht und Gewalt, von der exklusiven Verfügung über die berühmten Produktionsmittel, Boden und produzierte Dinge. Daher kommen die Gesetze des Kapitals, die kommen nicht von der Aufklärung. Da wird dem sich selbst gewissen Denken, wird da eine Sünde oder quasi ein Produkt untergeschoben. Das Denken habe den Kapitalismus hervorgebracht. Ja. Also wenn ich das richtig verstehe, dann sagst du, du hast jetzt also selber einen positiven Begriff von Aufklärung. Also du sagst, nee, die Aufklärung ist jetzt nicht so schlecht, wie es da steht, sondern Wissen und auch Rationalität und so ist eigentlich erstmal was Gutes, was Positives, sagst du jetzt, oder? Soweit ich die Bestimmungen, die es schon seit der Antike gibt, ja, die Welt erkennen, wie sie ist und sich keine Illusionen machen, und darauf die eigene Praxis, auf dieses Wissen die eigene Praxis gründen und immer besser mit der Natur, der man gegenübersteht, zurechtkommen. Soweit ich das als Bestimmung von Aufklärung habe, kann ich sagen, da finde ich nichts Schlechtes drin. Ja, dann darf man nicht vergessen, dass Adorno ja jetzt auch noch einen positiven Begriff von Aufklärung hatte. Also der hat ja auch gesagt, so, wir kommen aus den ganzen Schlamassen nur durch mehr Aufklärung aus, also durch die wirkliche Aufklärung oder so. Also man darf das jetzt, glaube ich, nicht so abstrakt betrachten, was wir jetzt hier diese Auszüge aus der Dialektik der Aufklärung, das scheint ja nicht so als abstraktes Postulat, so Aufklärung ist ja total mies, weiß ich will zu dem, sondern das macht er ja auch unter gewissen Erfahrungen. Also er bedauert es ja auch selber, dass das so ist. Also er schreibt es ja von einem bestimmten Hintergrund. Er sagt nicht, das ist einfach so, sondern also die haben halt einen positiven Begriff von Vernunft und sagen, ja, in der Welt äußert sich aber leider nur die sogenannte instrumentelle Vernunft und das ist einfach die falsche Vernunft und wir haben da schon einen positiven Begriff von. Und deswegen finde ich, deine ganze Argumentation ist so eine rein abstrakte, also die schreiben was einfach so gesehen Fakt ist, abstrakt, das stimmt ja auch, aber sie machen es ja aufgrund der bestimmten Erfahrung. Also der Horkheimer, der braucht nicht nur so zu tun, als ob alle Wissenschaft, wie war das, legitimatorisch oder irgendwie sowas ist, ideologisch, das hat er vorhin selber gesagt, dass sie das meistens ist. Also das macht er auch unter bestimmten Erfahrungen. Genauso ist es Blödsinn zu sagen, ach wie schrecklich, alle, die Menschen werden zu Objekten. Das ist abstrakt gesagt natürlich Blödsinn, aber aufgrund der Erfahrungen, die halt damals schon miterlebt haben und die wir auch miterleben können, kann es tatsächlich sehr schlimm sein, wenn Menschen so zu Objekten gemacht werden, dass in dem Umgang, also dass da eine gewisse Verachtung oder was weiß ich was entsteht. Genauso ist Natur nicht einfach nur ein Stein oder ein Baum, sondern Natur sind auch andere Menschen und Natur bin auch ich selbst und so mein Körper oder so, da passieren auch Dinge, so die irgendwie natürlich mir gegenüber, die ist dann auch, also das hat dann auch, kann auch schlechte Implikationen haben, wenn ich die einfach nur als ein Objekt, als ein zu zerlegendes, rational betrachtendes Ding betrachte. Also ich finde, es geht eigentlich verloren, wenn du diese ganze Argumentation nur auf so einer ganz abstrakten Ebene kritisierst und nicht die konkreten Sachen, die dazu geführt haben zu so einer Kritik, die aber auch noch mal hier in dieser Stelle kombinieren. verstehe ich nicht, wie soll die Kritik, die jetzt hier drinsteht, dadurch wichtiger werden, dass man weiß, was der Mann so an Erfahrungen gemacht hat. Das läuft mir nicht ein. Also und auch dann, die, was du sagst, das ist zu abstrakt. Da habe ich jetzt auch noch nicht bekommen, wovon jetzt da abstrahiert ist. Außer du meinst, man hat abstrahiert von der Mann hat schlimme Erfahrungen und irgendwas gemacht. Ich meine, man muss das so sagen, die Erfahrungen, die die machen und an die sie appellieren, haben sie sehr untauglich ausgedrückt. Wenn sie sie mit diesen Kategorien ausdrücken. Als Linker kann man da öfter mal bei den Frankfurtern, da kann man öfter mal immer zu Kapitalismus, mal Ausbeutung, mal Krieg reinlesen. Aber dann zu sagen, Krieg ist ein Produkt der Aufklärung. Ja, Krieg ist ein Produkt des losgelassenen Denkens. Des aller Fesseln beraubten Denkens und so weiter. Ja, da werden falsche Gründe benannt. Das kann man nicht mehr unter die Rubrik, der hat doch eine Erfahrung, die ist konkreter als diese abstrakten Formeln von Objekt und Subjekt und so und solchen. Also da werden falsche Ursachen benannt und das ist nicht einfach zu erledigen mit dem. Das Weitere wäre dann, da sollten wir jetzt vielleicht als nächstes drüber reden, das Weitere wäre die, das Weitere wäre die Geschichte, dass Adorno ja sagt, okay, nur durch noch mehr Aufklärung kommen wir dahin, nämlich indem wir das Denken selber reflektieren und uns, sag ich mal so leicht übertrieben, die Adorno-Töne, des Raubtiercharakters unseres Denkens inne werden. Dann erst, wenn wir diesen Sündenfall unseres Denkens selbst aufklären, dann können wir uns davon befreien. Also so ist seit Ton, ja, der sagt, ja, wir brauchen noch, wir können nicht hinter die Aufklärung zurück, wollen auch nicht hinter die Aufklärung zurück, aber wir müssen noch mehr aufklären, nämlich den Raubtiercharakter unseres Denkens. Dann kommen so Formeln zustande wie ein ganz spätes Zitat auf der Seite 2. Das geht auf diesen Punkt. Der versöhnte Zustand annektierte nicht mit philosophischem Imperialismus das Fremde, sondern hätte sein Glück daran, dass es in der gewährten Nähe das Ferne und Verschiedene bleibt, jenseits des Heterogenen wie des Eigenen. Da merkt man, das ist jetzt ein Ideal, was er sich vorstellt, was schön wäre, was gut wäre. Ja, und da hat man schon wieder diese Tonart, philosophischer Imperialismus. Also da merkt man wieder, da wird wieder Anleihe an der wirklichen Außenpolitik gemacht, aber bloß, um sie in einem ganz anderen Zusammenhang zu verwenden, philosophisch alles greifen wollen, alles kapieren wollen, alles erklären wollen. So, und das ist philosophischer Imperialismus, der ist schlecht. Was wäre gut, wenn wir das, was wir nicht kapiert haben, in Ruhe ließen und deswegen eine gewährte Nähe zu ihm genießen könnten, ohne dass wir das Bedürfnis hätten, es zu fassen zu kriegen geistig. Merkst du, was das für irrationale Ideale sind? Also ein Ideal, das, wenn man was nicht kapieren will, dann kann man sich als Bruder darf dessen fühlen. Gut, da war jetzt da oben eine Meldung. Ja, ich weiß nicht welche, aber irgendeine halt. Bitte. Ja, also erstmal würde es mich auch interessieren, weil mein Vorredner dort, wie Sie denn, trotz von dem, ich meine, das spricht ja einiges, wie Sie es vortragen, also für Ihre Interpretation, die läuft einem ja auch erstmal so ein. Man muss ja eigentlich lachen über diese Dummheit, aber es wäre ja trotzdem ganz schön, wenn Sie versuchen würden zu erklären, wie das alles dennoch einen Sinn erhält und wie das alles dennoch eingebettet werden kann in ein Verständnis. um mich mal zu verteidigen, jedes Zitat ist grundsätzlich aus dem Kontext gerissen, dadurch ist es ein Zitat. Und Zitate erscheinen keineswegs bei allen Autoren als blödsinnig, bloß weil der Kontext, das davor und das dahinter nicht dort steht. Also ein Autor muss schon auch für das, was dann bloß ein Satz oder bloß ein Absatz ist, irgendwie eintreten können. Man kann nicht immer sagen, quasi den guten Sinn des Textes verstehe ich nicht, weil was du hier zitiert hast, ist wirklich kein guter Sinn. Da muss man schon sich erst einen Augenblick auch offen halten und sagen, na, vielleicht hat das Ding keinen guten Sinn. Das ist jetzt schon die Antwort oder der Bezug auf die zweite Hälfte des ganzen Gedankens. Ich will dann schon mal einen Versuch machen, zu erläutern, was wirklich der Zusammenhang dieser ganzen Theoriebildung da ist, was das Movens der Frankfurter Philosophie ist. Dabei muss ich allerdings sagen, da kommt natürlich nicht ein sinnvolles Ganzes raus, das als Ganzes gut ist, bloß die Teile sind irgendwie anfechtbar, sondern das kommt schon auch als Ganzes, was ein Irrtum und was Verkehrtes raus. Sind Sie dazu in der Lage, ja, die gleiche Sprache zu benutzen? Bitte? Erstens muss ich mal sagen, wenn ich die gleiche Sprache genauso benutzen würde wie Sie, wie die Frankfurter, dann würde ich nicht über Sie reden, sondern dann würde ich quasi Sie nachreden. Und das wäre zum Verstehen dessen, was gemeint ist, dann, das wäre zum Erläutern untauglich. Ich kenne genug Vorlesungen, wo Professoren Hegel mit Hegel-Worten referieren und Adorno mit Adorno-Worten. Und das ist gerade untauglich dafür, dass jemand, der den Adorno nicht versteht, ihn dann durch den Professor versteht, versteht er auch nicht mehr. Man muss sich schon bemühen, es mit anderen Worten zu sagen. Also ihn in derselben Sprache referieren, ist eine witzlose Unternehmung. Es gibt daneben noch eine Meldung, aber halt Sie den Augenblick zurück. Sagen Sie mir doch die Probleme, die ich nicht finde. Wir haben kein Wort über Entfremdung gesprochen. Ich habe über vieles andere auch nichts gesagt. Also man muss bedenken. Ach Gott, wenn ich wollte, käme es vor. Das ist also für sich. Ist der Einwand oder ist diese Aufforderung, die jetzt gerade gefallen ist, die hat den Charakter des pluralistischen Argumentierens an der Uni. Der eine sagt was und der andere sagt, das andere, was ich gern behandelt gehört hätte, da redst du gar nicht drüber. Ja, so kann man niemanden kritisieren, muss ich schon sagen. Da sagt der eine, habe ich ja auch gar nicht, ich habe ja über was anderes geredet. Sagt der andere wieder, aber über meins nicht. Ja, da können sie ewig reden und treffen sich nie. Ja, und zwar, weil ich zeigen will, dass Philosophie ein dummer Gedanke ist. Also insofern ist es kein Wunder, dass das für Philosophen wie ein Sakrileg klingt. Es ist aber die Frage, also es geht um die Frage, wie gut oder wie schlecht ist denn der Beweis, den ich da anstrebe. Um das geht's. Die Absicht ist ja erkennbar, also die wird ja jeder gemerkt haben. Was? Also wenn man muss die Sprache der Philosophie benutzen, um nachzuvollziehen, was mit der Philosophie gemeint ist. Da muss ich jetzt dann langsam sagen, das ist wie mit der Religion. Man muss die Sprache der Religion benutzen, um die Religion zu verstehen. Da wird mir die Parteilichkeit für das Feld zur Voraussetzung erklärt dafür, dass ich kompetent drüber reden darf. Ja, aber merkst du, weiß nicht, wie wir da reden sollen, nicht, das ist alles zu einem Voraussetzungswesen erklären. Das ist konsequent das Einzige, worüber man vernünftig streiten kann, nämlich ein Objekt, das von mir und von Ihnen unterschieden ist. Sich vornehmen und zu sagen, was ist da dran? Das einzig Vernünftige, das regeln Sie aus und sagen, ja, wenn Sie nicht ein Philosoph sind und denken wie Philosophen, können Sie über Philosophie nicht reden. Wenn Sie kein Gläubiger sind, können Sie über den Glauben nicht reden. Und, und. Man muss also immer die Parteilichkeit für das Feld schon mitbringen, damit man auf dem Feld oder über das Feld was sagen kann. Dann ist alles bloß noch Vorurteil. ist die ganze Welt voller voreingenommener Standpunkte. Also, was ist denn jetzt? Also, jetzt gibt es eine Meldung ganz hinten. Oben. Und bitte laut. Ich kann es nicht ganz verstehen. Das kommt. Ich nicht akustisch, ja, rein akustisch. Ja, weil ich, also einerseits zu dem Thema, Adorno sagt, Aufklärung sei was Ambivalentes. Na, davon war ja die ganze Zeit die Rede. Ich habe bloß gesagt, der legt der Aufklärung, der er Bestimmungen gibt, gegen die ich eigentlich, da würde ich nichts gegen haben, gegen eine Aufklärung, die darin besteht, dass man die Welt immer besser erkennt und dadurch immer mehr praktisch Herr seiner Umstände wird. Da finde ich nichts kritikabel dran. Und genau diesen Begriff legt er eine Ambivalenz, nämlich schlechte Wirkungen, die bis zu Auschwitz und dem Zweiten Weltkrieg und sowas reichen, zur Last. Er sagt, irgendwie will er doch sagen, Auschwitz, der Zweite Weltkrieg und so weiter wären Produkt der Aufklärung. Und jetzt macht er sich dran zu erläutern, wie in der Aufklärung irgendwas Schlimmes steckt. Und dadurch kriegt er einen reaktionären Schlag. Er kriegt einen Schlag in, die Aufklärung wäre was Schlechtes. Jetzt kommt aber der Zweite Weltkrieg, der kommt von der Konkurrenz der Nationen, der kommt vom Imperialismus, der kommt vom Kapitalismus, aber der kommt nicht davon, dass irgendwann einmal der Bacon gesagt hat, wir müssen die Natur erkennen, damit wir sie beherrschen können. Ich muss sagen, ich find in dem Beitrag oder in der Forderung, die da aufgestellt wird, da finde ich zu viel Affirmation von dem Adorno in drin. Im Sinn von, da wird die Forderung gestellt, ich muss den so lang verstehen, also sozusagen, solange ich Kritik an ihm habe, habe ich ihn bloß noch nicht verstanden. Und das geht irgendwie zu weit, weil es könnte ja auch sein, dass er Kritik verdient. Vorsicht, was Vorsicht? Nix. Das ist natürlich auch ein subjektiver Stand, den ich da vortrage. Naja. Ihrer subjektiven Gesinnigkeit, Bewusstsein, der sich da voraussetzt. Wenn Sie eben so, vielleicht resultiert gerade diese Form mit der Sprache entstanden, vielleicht resultiert das daraus, dass Sie sich zu wenig bemühen, bestimmte Prämissen eben erstmal so rekonstruieren, wie sie Adorno folgen. Und sie nehmen, sagen wir mal, A, aber nicht B, weil Adorno sagt A und B. Es sind so viele unsoziale Quellen, sehr allgemein, ich merke das. Aber trotzdem denke ich, den Punkt, den ich meinte, habe ich eben eigentlich schon angesprochen. Ich probiere es mal andersrum. Ich probiere mal was, ja? Ob im Wissen drum, dass euch das nicht befriedigen wird oder in der Vermutung. Aber ich probiere es mal von hinten rein. Ja, es waren mehrere Forderungen, man soll mal quasi den Sinn dieses Systems erläutern. Erläutern, was der eigentlich gemeint hat. Ich habe mir jetzt Mühe gegeben und da würde der mittlere Bereich der Zitate auch drüber dazugehören. Verkehrte Auffassungen von Naturbeherrschung, verkehrte Auffassungen vom Denken. Eine verkehrte Auffassung von Positivismus, nämlich eine Wissenschaft, die machen denen den Vorwurf, die sagen bloß, wie es ist. Jede Menge Zitate findet sich eben in dem Positivismusstreit in der deutschen Soziologie dann ausdrücklich. Zitate der Art, die Wissenschaft ist dadurch affirmativ, dass sie sagt, wie es ist. Dass sie einfach sagt, wie die Dinge sind. Und dem, wie es ist, wird unterschoben, das sei die Rechtfertigung, es soll so sein. Ja, es ist verkehrt. Man darf einer Wissenschaft, die sagt, wie es ist, nicht den Vorwurf machen, sie wolle rechtfertigen. Sie sagt bloß, wie es ist. Der Wissenschaft muss man die Frage stellen, stimmt das, was du sagst? Also Adorno und solche, die lassen der VWL zum Beispiel, der lassen die durchgehen, dass sie richtig ist. Das ist sie aber gar nicht. Und dann machen sie ihr den Vorwurf, aber sie betrachtet das Seiende nicht mit einer Perspektive aufs Mögliche. Ja, das wären jetzt die Zitate, die will ich jetzt nicht mehr alle durchsprechen. Ich will mal den Spieß umdrehen und von hinten reinkommen. Also das erste Zitat und die hintersten Zitate zusammenschließen. Die Behauptung ist, ein bisschen gegen die Vorstellung, die hier verbreitet ist oder die in den Einwänden laut geworden ist, gegen die Vorstellung, Adorno und Horkheimer wären große Analytiker ihrer Zeit gewesen, hätten große Zeitprobleme vor Augen gehabt und hätten dann ja, die Conditio Humana am Ende des Zweiten Weltkriegs umreißen wollen. Ich will sagen, diese Autoren waren überhaupt keine, wie alle Philosophen, keine materialen Denker. Der spielt mal an auf Kapitalismus, der spielt mal an auf Nazis. Aber im Grunde redet er immer über ein paar philosophische Grundfragen. Und die, bitte, da ist eine Wortmeldung, mach sie, aber dann will ich mal ein Stückle, eine längere Passage reden. Bitte. Ja, bitte, danke. Höflich sind wir auch. Also, jedenfalls, die These ist, da ist überhaupt nichts von Zeitanalyse, da ist nichts von sich einlassen auf die Politik oder die Ökonomie oder die Werbeindustrie oder was immer. Sondern es sind immer ganz wenige abstrakte philosophische Prinzipien, mit denen die sich die Welt erschließen wollen. Und da ist das Grundmuster der erste Satz und dann die hintersten, nämlich Philosophie ist ihrer Natur nach legitimatorisches Denken, sagt Adorno, ohne Zweifel, das sagt er, ist ihrer Natur nach legitimatorisches Denken, das Hinterfragen des Gegebenen, das Suchen eines guten Grundes, damit man es dann als sinnvoll akzeptieren kann. So. Und dieses Muster hält er für blamiert durch die Realität. Ich habe das als Eingangsargumentation schon gesagt. Das ist eine sehr eigentümliche Weise, wie man sich von dem Gedanken distanziert, indem man sagt, schön wäre er ja, aber heute kann man sowas nicht mehr machen, weil Auschwitz dazwischen gekommen ist. Es ist keine wirkliche Kritik an dem Gedanken, dass es eben eh schon ein Quatsch ist, die Welt auf Legitimationen zu befragen, damit man sie dann als Legitimierte bejahen kann. Jetzt machen die ein Programm. Metaphysik ist den Menschen das Wichtigste. Das muss gemacht werden. Das will Adorno, das will Horkheimer. Legitimationsdenken wollen sie. Aber sie wollen das Legitimationsdenken davor bewahren, zur Affirmation des Kapitalismus, wie er hier und heute geht und steht, dass es dazu gerät. Jetzt wollen sie was Eigentümliches. Sie wollen das Legitimationsdenken erhalten und es davor bewahren, dass es Legitimation wird. Und jetzt kommen wir in den Bereich, wo es schwierig wird und wo die eigentlich ihre Fantasie entwickelt haben oder ihre Kreativität. Nämlich, man muss die Suche nach Rechtfertigung, die Suche nach guten Gründen, die Sehnsucht nach Sinn, die muss man unterstützen. Und da muss man Halt machen vor der Sinnfindung. Jetzt mal die Zitate ganz, ganz weit unten unter viertens. Oh, jetzt habe ich doch zweimal viertens hier. Also das müsste fünftens heißen. Wenn einer den Satz sagt, das Ganze ist das Falsche, dann merkt man, der Mensch redet nicht von Teil und Ganzem und so. Wovon redet einer, der sagt, das Ganze ist das Falsche? Das ist negative Dialektik und es muss in der Gegend von 386 sein. Das Totum ist das Totem, das ist 386, das habe ich noch nachgeschlagen und mir mit handschriftlich daneben hingeschrieben. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, ist, wenn ich mich richtig erinnere, der Untertitel von Minima Moralia. Gut, wurscht, gleichgültig. Also, ich möchte jetzt zurück zu meinem Thema. Wovon redet einer, der sagt, das Ganze ist das Falsche? Der redet nicht, das war jetzt meine Negation gerade, er redet nicht von so etwas Einfachem wie dem logischen Verhältnis von Teil und Ganzen. Da wäre der Satz vollkommen sinnlos. Das Ganze ist das Falsche. Was soll das heißen? Irgendetwas ist Teil und Ganzes und dann ist das Ganze falsch. Und zwar, weil es das Ganze ist. Es ist klar, dieser Mensch redet über philosophische Systeme. Er denkt an sowas wie Hegel und seine Rechtfertigung der Welt dadurch, dass sie begriffen ist. Und bei Hegel ist es so. Weil sie begriffen ist, ist sie geistgleich. Und weil sie geistgleich ist, ist sie ja wohl gerechtfertigt. An den Hegel denkt er. Der Hegel sagt, das Ganze ist das Wahre. Aber da muss man nur im Verhältnis zum Hegel, hat der Satz überhaupt einen Sinn. Wenn einer dann sagt, nein, das Ganze ist das Falsche. Kommt der Hegel und sagt, erst wenn alles ins System eingebaut ist, seinen Platz im logischen Kosmos der Vernunft hat, dann ist alles gerechtfertigt. Dann ist es wahr. Kommt der Adorno und sagt, alles in das logische System einbauen und vernünftig machen, das ist das Falsche. Also der ist total bei der Frage, alles erklären, alles einordnen, ist legitimieren, das hält er fest. Das Erklären und Legitimieren nicht dasselbe ist, das kennt er nicht, den Gedanken. Das hält er fest. Und dann sagt er, aber wenn ich ein vollständiges, geschlossenes System mache, dann habe ich eine Ideologie produziert, nämlich eine unvertretbare Rechtfertigung einer schlechten Wirklichkeit. Das nächste Zitat ist dasselbe nochmal. Das Totum ist das Totem. Ja, das ist, was schon Totum heißt, ist lateinisch, heißt da ganz wieder, das Ganze, und Totem ist dieses, der Fetisch halt. Jetzt redet er ausdrücklich im nächsten Zitat über Sinn. Wie muss man mit der Sinnfrage umgehen? Jetzt möchte ich nochmal daran erinnern, wo die überhaupt hingehört und was Sinnfrage ist. Wenn ein Mensch sagt, hat mein Leben Sinn, dann betrachtet er alles, was er im Leben tut und eigentlich alles, was ihm wichtig ist, als für sich wertlos. Es sei denn, es findet sich eine höhere, eigentlich über ihm stehende Idee, die allem, was er treibt, durch Einordnung in das größere Ganze einen Sinn verleiht. Ja, wie die Christen, die man auf den Autos, gibt es auch die Aufkleber, ohne Jesus ist alles sinnlos. Und da möchte man immer sagen, na eben, ist halt alles sinnlos. Das sind die Philosophen andere Leute, die sagen, seit Nietzsche sagen sie, Gott ist tot. Und dann sagen sie nicht, na also vergessen wir den alten Rauschebart, sondern dann sagen sie, um Gottes Willen, was macht man jetzt? Gott ist tot. Jetzt müssen wir, von Nietzsche geht's los, bis dann die Existenzialisten, jetzt müssen wir unseren eigenen Sinn konstruieren. Denn wenn wir unser Leben nicht unter eine höhere Idee stellen können, dann ist es doch nichtig. Also anstatt zu sagen, ich bin befreit von dem Blödsinn, dass immer was höher sein müsste, sagen die, ja, ohne was Höheres geht's nicht und dann müssen wir es uns selber machen, wenn wir es von Gott nicht mehr gestiftet kriegen. Und an der Stelle sagt jetzt Adorno, und zu diesem ganzen Feld äußert er sich nicht, indem er sagt, was soll das? Sondern er sagt, na, die Sinnfrage ist dem Menschen das Wichtigste und das muss sie wohl sein. Aber Sinn, wo Sinn behauptet wird, ist es unvertretbare, ist es Selbstbetrug und unvertretbare Beschönigung einer schlechten Wirklichkeit. Aber wo Sinn gesagt wird, interessiert uns nicht, da ist die Hölle. Und das sind so Zitate dann. Wird Sinn behauptet, dann usurpiert das Bedürfnis das, was ihm mangelt. Ja, das ist der Gedanke. Wenn irgendwo ein Sinn behauptet wird, dann ist es ein Selbstbetrug. Aber das Bedürfnis usurpiert das, was ihm mangelt. Also ein echtes Bedürfnis, ein wertvolles Bedürfnis ist es schon. Die Sinnsuche ist was absolut Vertretbares, was absolut Gutes. Das Sinnfinden ist aber übel. Also muss man das Sinnsuchen propagieren und das Sinnfinden dabei verhindern. Leben, das Sinn hätte, fragte nicht danach. Ja, das sind ganz berühmte Sätze von ihm. Leben, das Sinn hätte, fragte nicht danach. Das ist so ein Satz, der haut dich immer um. Also wenn nicht danach gefragt würde, wer sind da, dass danach gefragt wird, ist nicht ein Beweis für ein blödes Bedürfnis, sondern ist ein Beweis, dass hier wirklich was fehlt. Ja. Ja, aber aus genau diesem Zitat ist doch klar, dass er es eben nicht legitimieren will, diese Sinnsuche. Also, nein, ich Nein, keineswegs. Nimm mal den nächsten Satz. Die These, das Leben habe keinen Sinn, wäre als positive genauso töricht, wie ihr Gegenteil falsch ist. Das ist übrigens eine Form von Argumentation, wie man sie bei Adorno gerne findet. Der sagt weder noch und tut so, wie wenn dazwischen irgend noch Platz wäre. Also die These, das Leben haben keinen Sinn, ja? Das Leben habe keinen Sinn. Die These wäre, wenn man sie als Aussage nimmt, dass so ist, falsch. Aber das Gegenteil, das Leben hat Sinn, wäre auch falsch. Ja, was denn eigentlich? Und da merkt man, Sinnsuche ist gut, Sinnfindung ist unverantwortbar. Mein Vorwurf ist, dass der Adorno sich allen Ernstes keine andere Frage stellt, als die, wie kann man verantwortlich Legitimationsdenken betreiben, ohne etwas Schlechtes dann zu legitimieren. Der überschreitet die Sphäre des legitimatorischen Denkens überhaupt nicht. Der verlässt ihn nicht. Der sagt nicht, okay, ich habe es kapiert. In der Philosophie geht es um Rechtfertigung. Ich höre jetzt auf damit, ich mache was anders. Sondern er sagt, ich will Philosophie machen, ich will Rechtfertigungsdenken machen, ich will immerzu über die gute Gründe suchen. Aber finden wäre ein Verbrechen. Ja, unverständlich finde ich es auch nicht. Verkehrt finde ich es. Bitte? Nicht? Ja, da sind wir uns eben uneinig. Ich möchte mal vielleicht raussteigen aus dem Ganzen. Wenn ich sage, gut, Adorno hat diese Zeit vor sich, Zweiten Weltkrieg, Auschwitz, Nazis, und ich sage, es ist furchtbar, dass die Menschen da mitgemacht haben. Und ich will jetzt was dagegen machen. Muss man dann sowas machen? Macht man dann Sätze wie, das Ganze ist das Falsche? Ja, Glaubt ihr nicht, dann muss man, wenn schon, dann muss man den Leuten erklären, warum Nation was Schlechtes ist und was sie ist. Dann muss man erklären, warum der Dienst am Kapital und die Hoffnung, dass man sich dabei was Gutes tut, dass das Irrtümer sind. Das ist, da muss doch eine ganz andere, dann steht doch eine ganz andere Aktivität an, wenn ich sage, ich habe das Bewusstsein eines Volkes vor mir, das den Faschismus mitgemacht hat und das dabei nichts gefunden hat. Da muss doch was ganz anderes passieren, als zu sagen, naja, ach ja, und das hat nicht versagt. Halt mal den Gedanken fest. Halt mal den Punkt fest, ja? Er stellt es als ontologisches Problem dar, ja? Und so, an dem Punkt machen wir dann gleich mal weiter. Halt mal es im Kopf. Jetzt ist da die Meldung, die ist schon die ganze Zeit, man muss auch mal lassen. Nichts dagegen. Sowas wird mir auch einleuchten. Aber dann ist es eine inhaltliche Frage, das ist ein inhaltlicher Beweis. Glaube nicht, dass du durch Sozialreformen die Übel des Kapitalismus beseitigen kannst. Ja, da muss man Sozialreformen sich vornehmen, zeigen, dass sie nichts taugen, damit man den Beweis führt, dass das ganze System verkehrt ist und nicht bloß irgendeinen Mangel hat. Aber das ist mit philosophischen Prinzipienfragen nicht zu lösen. Um es nochmal so deutlich zu machen, da wird ein Prinzip in die Welt gesetzt. Das Ganze ist das Falsche. Und dann darf sich jeder im Raum raussuchen, an was er jetzt denken soll. Jetzt kommt einer und sagt, also ich denke mal ans kapitalistische System. Da kann man sagen, ja gut, für den Fall gilt es. Der Nächste sagt, ich denke an die Vorlesung vom Herrn sowieso. Nur ist die Frage, ob da das Ganze das Falsche ist oder ob er sich irgendwo geirrt hat oder ob alles richtig ist. Das ist mit dem Satz überhaupt nicht zu erledigen, sondern das hängt dran, da muss man halt wissen, was da passiert ist und muss das beurteilen können. Wieder ein anderer kommt und sagt, der VW Golf, das Ganze ist das Falsche. Merkt ihr, das setzt so ein Mensch Prinzipien in die Welt und sagt, daran sollen sich die Leute mal halten, das Ganze ist das Falsche. Und verteidigen kann man ihn bloß, indem er ein Beispiel sucht, wo man sagt, da könnte es mir einleuchten. Aber der Satz ist viel allgemeiner gemeint, der steht prinzipiell da. Und wenn er gesagt hätte, im Kapitalismus ist das Ganze das Falsche und es ist durch Teilreformen nicht zu korrigieren, dann wäre ich kein Kritiker davon gewesen. Also dann hätte ich ihn stehen lassen, den Satz. Wollen wir den Versuch rückwärts nochmal machen mit dem Adorno erläutert es als anthropologisches. Ja, und vielleicht kann ich da mal ein wenig eine Hilfestellung kriegen, damit ich ontologisch oder anthropologisch, ich war nicht sicher, wie es gemeint war, aber ist auch okay. Sagen wir was dazu. Bitte, damit ich eine Vorstellung kriege, an was gedacht ist. Gut. Sinnvoll interpretieren, wenn man eben nicht versucht, so zu verstehen, wie es den marxistischen Kapitalismus betrifft, Zielgruppe, alles, was er auch im Charakter beschrieben hat, und dass eben diese Sehnsucht, deshalb kann man es also politisch beschreiben, eben zu diesen Verderbnissen geführt hat. Und das beschreibt er dann in der negativen Dialektik als das Problem. Er sagt dann halt, ja, man sollte eigentlich nicht identischen verhaften und nicht sich der Identität hingeben, wenn die Identität vereinheitlicht und schneidet das Inkommensurable ab und das, was sich nicht dem anpasst und so, das zieht er als Gewalt an. Und deswegen kommt er auch auf seine Philosophie, also auf seine Aufklärungskritik, weil gerade die Aufklärung, die er beschreibt und die er versteht, also Hegel, Kant etc., Platon, gerade eben Wissenschaft und Aufklärung als begriffsorientiert versteht. Es gibt ja die Begriffe und über die Begriffe ordnen wir die Realität. Und über die Begriffe ordnen wir auch die Realität uns runter. Und das sieht er dann halt natürlich auch. Er sieht ja überall nur Vereinheitlichungen und Identitätsstiftungen. Und die sieht er dann halt aufgrund seiner Erfahrungen eigentlich nur als den Individuum und der bürgerlichen Vorstellung von Individualität und von Subjektivität als konträr. Und das ist eben auch dieses Dialektische daran. Dass einerseits diese Aufklärung diese Idee vom Subjekt hervorbringt, aber andererseits eben hier die Form von Begriffen, von Vereinheitlichung, von Nation und von Idealvorstellungen natürlich das nicht passende Individuelle dadurch diskriminiert, verfolgt, was sie gerne hätten. Nach zwei Seiten. Erstens, glauben wir dem das eigentlich, dass Adorno sieht es so, die Welt ist gespalten in dem Kampf von Identität und Nicht-Identität. Einheit und Nicht-Einheit. Glauben wir ihm das, dass das die bewegenden Prinzipien sind, um die sich alles dreht? Naja, jetzt wollen wir, das ist die Art der Rechtfertigung, die jemanden auch um seinen eigenen Gedanken bringt. Dem Adorno sagen, ach schau mal, absolut gesehen ist es ein Schmann, aber du, der du in einem totalitären System leben musstest, da können wir schon verstehen, dass du auf so einen Gedanken kommen konntest. Marx, heutzutage ist es ein Schmann, aber damals in Manchester Zeiten war schon was dran. Auf die Tour nehmen wir ihn als Theorie gar nicht mehr ernst. Ja, ich nehme ihn ernst, um zu sagen, so gut ich ihn ernst nehmen konnte, muss ich sagen, das ist alles verkehrtes Zeug. Aber das ist eine andere Art als, ich gebe dir ein Recht, das nichts wert ist. Also ich gebe dir ein Recht, aber nicht als Gedanken, sondern als Interpret einer bestimmten Zeit. Mal weiter. Stimmt es, dass die Menschen nichts anders umtreibt als Einheit? Immer Einheit stiften. Alles muss Einheit sein. Einheit, die Abstraktion, Einheit. Bei Fußballvereinen gibt es das, ja. Eintracht. Aber das stimmt doch nicht, das stimmt doch nicht. Und jetzt selbst den Gedanken nochmal gelten gelassen. Also gut, die Menschen wollen Einheit. Weiß Gott, was das genau bedeutet. Dann soll Auschwitz aus dem Einheitswunsch entstanden sein. Da können ganz andere Verhältnisse dazu, um das zu erklären. Da gehört dazu eine Nation, kapitalistische Zwangsgesellschaft, eine Nation, die sich als Existenzgrundlage ihrer Mitglieder setzt, behauptet, die als solche sich in einer Krise sieht. Der Laden läuft nicht, es geht nichts, Deutschland wird nichts mehr. Die als solche sich zu einem Selbstbehauptungskampf entschließt. Deutschland muss wieder groß werden, dann gibt es auch Arbeitsplätze, dann gibt es auch Ordnung im Land. Deutschland muss seinen innere und äußere Feinde bekämpfen. Und dann gibt es wirkliche innere und äußere Feinde. Äußere Feinde halt die imperialistische Welt, die den Weltkriegsverlierer aus dem Ersten Weltkrieg niedergehalten hat, und innen die Kommunisten. Die gibt es wirklich. Das sind innere und äußere Feinde. Der Wille, die Nation aufzurichten, Deutschland stark zu machen, alle in den Dienst am Land zu zwingen, dieser Wille verlangt, dass die Feinde niedergemacht werden. So, und jetzt finden sich welche, die geben dem inneren und dem äußeren Feind und der Schwäche der Nation ein Bild. Nämlich, wir sind geschwächt, weil in unserem Volk, wo jeder Deutsche eigentlich seinem Deutschtum entsprechend nichts anderes und nichts Wichtigeres kennt, als Deutschland groß und stark zu machen, weil in unserem Volk ein fremdes Volk eingewandert ist und uns unterwandert hat. So, und jetzt entsteht der Wahn. Die Selbstbehauptung der Nation geht nur durch das Reinigen des Volkskörpers, um eine rassereine deutsche Mannschaft sicherzustellen, bei der, und das ist jetzt der Gedanke, wenn einer deutsch ist, dann kann er eh nicht anders als für Deutschland aufzustehen, bei der also der Gehorsam und der Dienst an der Nation quasi im Blut liegt. So, und diesen Wahn haben die Nazis mit voller Konsequenz durchgezogen. So, das sind jetzt alles Überlegungen, aber das sind alles Schritte und Zwischenschritte und Gedanken, die braucht man, wenn man Auschwitz erklären will. Und da kann man doch nicht kommen und mit dem philosophischen Universalschlüssel, das ist die Sünde, die ich früher mal mit den Universalien besprochen habe, mit dem Universalschlüssel, ja, das ist halt das Streben nach Einheit, das endet in Auschwitz. Ja, oder hier. Auschwitz bestätigt das Philosophem von der reinen Identität als den Tod. Naja, wenn wir uns einig sind, dass das was Verkehrtes ist, Philosoph zu sein, ist die Sache doch fertig. Er ist halt Philosoph, da können wir uns schon einig werden. Ja. Nein, es geht ihm um, was ich vorhin gemacht habe an dem Zitat aus der Dialektik der Aufklärung und was diese Mittlern-Zitate, die ich jetzt eigentlich ausgelassen habe, leisten müssten, wäre zu zeigen, dass die Philosophie der kritischen Theorie, dass die eigentlich die ausgearbeitete Methodologie von dem Denken ist, dieser Sinnsuche ohne Sinnfindung. Das ist eine Methodologie. Also der steigt in sowas wie Logik ein, aber betreibt in Wahrheit keine Logik, sondern betreibt ein, wie muss man denken, damit man Sinn sucht und nicht Sinn findet. Und da müssen dann vom Standpunkt der Logik aus lauter blödsinnige Sätze rauskommen. Ja, bitte. Ich, eine Frage, ich bin leider kein Adorno-Philologe, aber man könnte ja jetzt fragen, hat Adorno bei der Vernunftkritik eigentlich nicht den praktischen Gebrauch der Vernunft im Auge, im Sinne von so mit meiner Umwelt so fertig werden, dass ich dabei gut zu Rande komme? Hat er vielleicht mehr die Absolutsetzung der Vernunft als obersten Wert im Auge oder sämtliche andere Phänomene, sagen wir mal, Nein, es gibt schon diese Seite, dass eben der abstrakte Gedanke immer zu die Emotion und die Seite des Gefühls abschneidet. Das gibt es auch. Aber eigentlich ist es bei denen Die haben eine Kritik und die heißt, die Vernunft, die es gibt, ist instrumentelle Vernunft. Und das ist das Schlimme. Es bräuchte einen anderen Vernunftbegriff. Einen wirklich befreienden oder sowas. Und auch da wieder, nehmen wir den Gedanken uns her. Erstmal überhaupt, was soll die Idee von Vernunft, was soll das überhaupt sein? Und was soll dann der Vorwurf instrumenteller Vernunft sein? Das Erste ist schon gar nicht ganz einfach, da ist, redet man so und ist im deutschen Sprachgebrauch drin, aber was ist denn eigentlich mit Vernunft gemeint? Hat immer eine gewisse Opposition zu Verstand. Verstand ist, das ist, wenn man sich was erklärt, wenn man Wissenschaft betreibt und so, sich mit Objektivität befasst. Vernunft soll immer sein, die höchsten Leitideen, die höchsten Prinzipien. Also eigentlich ist Vernunft ein moralisches Element. Die Zwecke, also nimm das Zitat von Horkheimer, wo steht es? Nein, das steht jetzt auf dem Zettel nicht, so ein Zitat der Art. In der heutigen Welt der instrumentellen Vernunft betreibt die Wissenschaft nur noch Mittelwissenschaft. Es geht nur noch darum, die Welt als Mittel zu erkennen und besser zu benutzen. Aber die Zwecke selber werden nicht mehr im Lichte der Vernunft reflektiert. So eine Tonart. Und das bräuchte es. Das ist mehr denen ihrs. Also weniger das Emotionale, sondern mehr das, es bräuchte eine andere Vernunft. Aber auch da wieder Vorsicht. Man darf das nicht alles so schnell akzeptieren. Man muss sich erst mal fragen, was soll denn da gemeint sein? Was soll denn da gedacht werden? Erstens ist es ein Vorwurf. Die Vernunft, die hier herrscht, sei instrumentell. Und da muss ich jetzt wieder zurück zu den frühen Überlegungen von heute Abend. Soweit Wissen die Welt erkennt und bei der Erkenntnis der Welt die Welt als Instrument erkennt, als benutzbares Mittel, ja, soweit ist es ein Ergebnis der Wissenschaft, aber kein Produkt einer Voreingenommenheit des Denkens, es solle nur immer instrumentell sein. Soweit ist es ein Ergebnis der Wissenschaft. Und gegen das ist nichts einzuwenden. Wenn die Natur als Mittel, als etwas erkannt wird, was man als Mittel benutzen kann, dann ist nichts dagegen einzuwenden, dass man das dann auch tut. Und dann ist es aber nicht richtig zu sagen, das käme raus, weil eine instrumentelle Vernunft darauf blickt. Und die andere Hälfte ist, die Zwecke werden nicht mehr im Lichte der Vernunft reflektiert. Ja, da ist jetzt auch so ein Satz, der ist auch auf diesem Zitatezettel nicht drauf von Horkheimer, der sagt, wenn die Zwecke nicht mehr im Lichte der Vernunft reflektiert werden, dann ist eine Gesellschaft, so diktatorisch und übel sie sein mag, nicht weniger vernünftig als eine demokratische. Und wenn es keinen Richterstuhl der Vernunft mehr gibt, dann ist die größte Diktatur nicht kritikabel, außer von den Leuten, die ihre Opfer sind. Also dann kann man nichts dagegen einwenden, es sei denn, man ist nicht sein Nutznießer, nicht Nutznießer dieser Herrschaft. Das ist ein lustiger Gedanke, weil der sagt, dass die Opfer der Herrschaft sagen, ihnen quält es nicht. Das reicht ihm als Argument dagegen überhaupt nicht. Das ist da merkt man jetzt, wenn man jetzt da wieder aufs Politische von dem Denken geht. So jemand denkt in Kategorien des Gemeinwohls. Der denkt in Kategorien allgemeingültiger Prinzipien. Der denkt, so richtig kritisiert ist Diktatur bloß dann, wenn ich ein Argument zusammenbringe, dass auch der Diktator die Diktatur abscheulich findet. Vorher sind bloß die dagegen, denen es nicht schmeckt. Ja, da merkt man, der sagt, er braucht moralische Prinzipien, die Diktatur verurteilen, und zwar gerade für den, der ihr Nutznießer ist. Und da sage ich, da verlangt er was, was es Denken gar nicht kann, aber auch gar nicht braucht. Wissenschaft leistet das, dass man erkennt, womit man es zu tun hat. Und wenn man die kapitalistische Demokratie als Form von Herrschaft durchblickt, dann hat man sie als Form von Herrschaft erkannt. Und wenn man sie erkannt hat, dann braucht man sich nur noch die Frage vorlegen, will ich das? Nur noch einen Vergleich mit dem eigenen Interesse machen. Da brauche ich nicht eine höhere Instanz, ein Allgemeininteresse formulieren, in dessen Namen dann ich ein Diener des Allgemeininteresses bin, wie es der Diktator auch sein müsste. Sondern dann brauche ich nur die erkannte Welt mit meinen Interessen vergleichen. Und da sagt der Horkheimer, das wäre nicht die Vernunft, die er meint. Warum? Weil er halt, eigentlich macht er den Vorwurf, in der Welt gibt es kein Moral mehr. Alles ist instrumentell, ich habe es gesehen, ja, bloß den Satz fertig. Alles ist instrumentell und keiner kennt mehr was Höheres als den Nutzen. Und das ist sein Vorwurf. Und da merkt man, was er für ein bürgerlicher Moralist ist mit ganz seinem ganzen Linksgetu. Ja. Man kann sich ja vorstellen, dass in einer Welt, in der der Zustand den eigenen Wünschen entspricht, man trotzdem unvernünftig ist. Was soll denn das dann heißen? Was soll denn eine höhere Vernunft der Praxis sein, als dass es nützlich ist und gefällt? Man kann sich ja vorstellen, dass jemand in seinen Umständen die Umstände nicht durchschauen kann, oder? Dass jemand aber dennoch nicht würdevoll lebt, zum Beispiel, aber sich mit seiner Situation zufrieden gibt. Weil die Umstände halt so sind. Kann jeder nachvollziehen. Dann ist dieser Mensch aber nicht frei, weil er nicht aus seinem Leben das Allergroße, das herausholt, was er herausholen kann. Also Leute, die zufrieden im Sessel sitzen, obwohl es eben schlecht geht. Das ist ja, verstehe ich. Habe ich schon rausgehört, den Gedanken. Genau. In diesem Moment, wenn die instrumentelle Vernunft dazu führt, dass die eigenen Interessen zwar befriedigt sind, aber sich plötzlich der Horizont der Möglichkeiten, dessen, was man aus seinem Leben machen kann, sich langsam schließt, dann wird man unfrei. Und wenn der Mensch die Möglichkeit hat, darüber nachzudenken, dass er die Möglichkeit hat, die Welt zu verändern, in der er lebt, dann sollte man diese Freiheit wahrnehmen. Ich möchte auch da nochmal widersprechen. Die Konstruktion ist nämlich gewagt. Die Konstruktion sagt, ein Mensch lebt in beschissenen Umständen und ist rundherum zufrieden. Die Welt, die ich kenne, ist anders. Nein, habe ich nicht verstanden. Nämlich, Deutschland ist voller unzufriedener Leute. Bloß sie haben eine ganz verkehrte Auffassung, worüber sie unzufrieden sein sollten. Ich will sagen, Deutschland ist voller unzufriedener Leute. Es gibt das gar nicht, dass die Menschen im Lehnstuhl sitzen und sagen, alles bestens. Und übrigens, wenn es so wäre, dann möchte ich erst mal sehen, dann bin ich dagegen, dass einer hingeht und sagt, aber im höheren Sinn hast du das Potenzial deiner Möglichkeiten nicht ausgeschöpft. Ja, bitte, sagt er, ist gemütlich genug, was soll ich noch? Potenziale ausschöpfen. Also kommunistische Kritik geht ganz anders. Die geht davon aus, dass die Leute unzufrieden sind und sie sind es. Nur wir stellen fest, die Leute sind alle unzufrieden darüber, dass ihr Chef nicht höflich ist. Da sind sie der Meinung, dass ihr, wenn sie entlassen werden, dass ihr Manager ein Missmanager ist. Kurzum, alle Unzufriedenheit wird übersetzt in Vorwürfe, dass andere ihre Pflicht verletzt hätten. Und das hat immer die Unterstellung, unser Laden wäre in Ordnung, wenn jeder an jeder Stelle seine Pflicht tun würde. Und das ist eine falsche Theorie der Schäden, die die Leute auszubaden haben. Dass sie Schäden auszubaden haben, wissen sie so gut, da braucht es keinen, der ihnen erst, das Schlaraffenland ausmalt, um dann ihre ziemlich akzeptable Realität dagegen blass ausschauen zu lassen. Das Problem ist, dass die Realität gar nicht so akzeptabel finden, bloß lauter Kritiken haben, die immer zu staatsbürgerlich aufs Funktionieren des Ganzen zurückgehen und deswegen, wenn man sie laufen lässt, leichter faschistisch werden als links. Also leichter wird die allgemeine Unzufriedenheit schlägt um ihn, man muss jeden wieder mehr zwingen, dass er seine Pflicht tut. Aber wie gesagt, das ist jetzt mal ein Blick in die Wirklichkeit. Und bloß um zu zeigen, die Sorge, die jetzt da geäußert worden ist, nämlich Menschen sind in erbärmlichen Umständen rundherum zufrieden und jetzt hat der Philosoph die Aufgabe, Unzufriedenheit zu stiften. Das sehe ich rundherum nicht. Nichts davon gibt's. Nein, das war jetzt halt ein Fall, der ist hier jetzt halt aufgekommen. Doch, Adorno sagt sehr wohl sowas. Die sagen sehr wohl, das ist, passt zu diesem Satz, der vorhin in der Dialektik der Aufklärung war, die Gleichung von Geist und Welt geht am Ende auf, aber nur so, dass die beiden Seiten gegeneinander gekürzt werden. Erinnern Sie sich? Jedenfalls, Adorno befasst sich sehr mit der Frage, warum machen denn die Menschen keine Rebellion? Und gibt die Antwort, weil man ihnen alle überschießenden Bedürfnisse abgewöhnt hat. Also weil sie, Identität wieder Adorno, weil sie vollkommen integriert sind. Ja, das ist der letzte Satz hier wieder. In der vergesellschafteten Gesellschaft jedoch, dem ausweglos dichten Gespinst der Immanenz. Na, so ungefähr ist seine Zeitdiagnose. Wir leben in einer furchtbaren Zeit, denn in der ist alles in die Immanenz verstrickt. Alles ist hier und jetzt, alles ist im Diesseits und im Jenseits wird kein Raum gelassen. Das ist so die Art und insofern kennt er den Gedanken durchaus, der da jetzt halt freihändig und nicht an Adorno formuliert worden ist. Nochmal meine Behauptung von vorhin und dann würde ich sagen, machen wir mal Schluss. Jetzt irgendwann ist ja auch die Geduld erschöpft. Nochmal die Behauptung von das Grundmuster. Adorno hat jemand, ich weiß nicht wer, schon gesagt, ist halt Philosoph. Ja, ja. Was heißt das? Was macht er? Gerade das, was er immer dem Denken vorwirft, subsumieren. Er subsumiert gnadenlos. Unter seine Abstraktionen, die gesellschaftliche Wirklichkeit. Und das erweckt den Schein von Kritik, obwohl er sich mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit überhaupt nicht befasst. Da wollte ich diesen letzten Satz nochmal ausdeuten in dem Zusammenhang. In der vergesellschafteten Gesellschaft jedoch dem ausweglos dichten Gespinst der Immanenz. Wir hatten heute schon mehrfach den Punkt, es ist bei ihm immer diese ganz dürre Formel von des legitimatorischen Denkens. Ich hinterfrage das Gegebene auf seinen guten Grund. Ich suche eine allgemeine, prinzipielle, legitimatorische Idee und wenn ich die habe, dann subsumiere ich die Wirklichkeit und die Idee und dann ist sie gerechtfertigt. Jetzt wirft er hier der vergesellschafteten Gesellschaft was vor, nämlich, dass sie das Jenseits wegschiebt, dass sie diesem Gedanken des Ich möchte den guten Grund finden, dem Hinterfragen, dass sie dem keinen Raum lässt und alle zwingt, immer in der Immanenz zu bleiben. Sodass, und das ist jetzt das Furchtbare, heutzutage die Frage nach der Rechtfertigung schon fast stirbt. Deswegen ist er gleichzeitig der scharf drauf ist, die Frage nach der Rechtfertigung hochzuhalten, die Frage nach dem guten Sinn zu propagieren und gleichzeitig darauf zu beharren, dass die Antwort auf die Frage nicht gefunden werden darf. Also das ist das Grundmuster dieses Denkens. Und das haben wir auch wieder eben, wir haben es an vielen Stellen schon gehabt, aber jetzt an dieser Sache, das ausweglos dichte Gespinst der Immanenz. Der tut so, wie wenn das Diesseits ein Gefängnis wäre, aus dem man sich nicht befreien kann, weil es Diesseits ist und nicht Jenseits. Also da merkt man auch, wie nah dieses Denken an Religion dran ist. Gut, soweit. War jetzt weniger systematisch als der letzte Vortrag, aber ich habe mir gedacht, gerade bei der kritischen Theorie gibt es so viele Leute, die das auch gelesen haben und die im Unterschied zur sonstigen Philosophie der was abgewinnen, dass es mehr wert ist, man spricht über, Rede und Widerrede, als dass ich meine Gliederung wunder wie präzise durchbringen. Gut, Ende.